Ich glaube, dass es vor allem das Gefühl von Entitlement ist, das ihnen fehlt. Wer in einem Elternhaus aufwächst, in dem Geld und Einfluss und das Beanspruchen bestimmter Dienstleistungen zur Normalität gehören, der wird sich auch an der Hochschule berechtigt fühlen, Hilfe und Anleitung einzufordern. Wer dagegen mit dem Gefühl aufwächst, dass jede Forderung eine Forderung zu viel ist, jeder Wunsch zu groß, der wird an der Universität eher scheitern. Aus Angst, nach Hilfe zu fragen. Aus Angst, etwas falsch zu machen. Den Kindern von Menschen, die kaum Deutsch sprechen, fallen diese Dinge noch schwerer. Denn unter dem Anpassungsdruck der deutschen Mehrheitsgesellschaft haben ihre Eltern sich womöglich ein Leben lang geschämt und ihren Kindern das Gefühl vermittelt, dass es gut sei, sich immer möglichst unauffällig zu verhalten. Bildung ist gut und wichtig. Sie ist ein Grundrecht und muss gerecht verteilt sein. Aber Bildung allein sorgt nicht für Konvergenz. Weder für eine Annäherung verschiedener Lebensweisen, noch für eine Annäherung unterschiedlicher Wohlstandsniveaus.